Der Wiederaufbau der nördlichen Überschwemmungsgebiete in Bezirk Nordhamgyong wird in der Schlussetappe forciert. Im Kreis Musan führten die Angehörigen der Volksarmee und die Mitglieder der Baustoßtruppen den Bau der Wohnhäuser für mehr als 2860 Familien aus und forcieren den Bau der weiteren Wohnungen in der Schlussphase. Die Mitglieder der Baustoßtruppe für das Wohnviertel Ryomyong beendeten den Bau der Wohnungen für mehr als 1000 Familien und die Mitarbeiter der Ministerien und zentralen Institutionen den Bau der Wohnungen für mehr als 500 Familien. Im Kreis Yunsa schlossen die Armeeangehörigen, die mit dem Bau der mehrstöckigen Wohnhäuser beauftragt sind, die Farbeisenblechdachdeckung der 16 Wohngebäude innerhalb von 3 Tagen ab und beschleunigen in gehobener Stimmung die letzten Bauarbeiten für die Wohnungen für mehr als 500 Familien. Auch die Mitglieder der Baustoßtruppen, einschließlich der Baekdusan Baustoßtruppe der Heroischen Jugend, haben bereits den Bau der Wohnhäuser für mehr als 1100 Familien vollendet oder führen den Innenbau in der Schlussetappe durch. In der Stadthörung beendeten die Angehörigen der Volksarmee den Bau der Wohnungen für mehr als 1300 Familien und führen die letzten Bauarbeiten der Wohnungen für mehr als 460 Familien durch.